Wir versuchen das nochmal so. Ah, jetzt habe ich wieder das Problem mit dem Einstieg. Beton. Scheiße. Beton ist ein sehr Beton. Scheiße. Beton, also das Tong ist die Eins, ja? 1, 2, 3, 1, 2, 3, und Tong ist die 1. Tong. Beton. Beton. Nee, Mann, ich krieg das nicht auf die Reihe. 1, 2, 3. Ich glaub, du kannst das nochmal wegmachen. Ich muss erstmal drauf klarkommen, den Einstieg zu finden. Dann machst du einfach so, wie du denkst. Einfach so. Beton. Ich muss so feiern. Ne? Das ist echt scheiße. Das ist auf jeden Fall schlecht gewesen. Drum lasst uns in Zukunft nichts anderes als Es mögen noch Weltkriege kommen, doch wir werden... Scheiße. Es mögen noch Weltkriege kommen, doch wir werden überleben mit Beton. Scheiße, jetzt hatte ich zu wenig Luft und... Es mögen noch Weltkriege kommen, doch wir werden... Ach Mist, ich muss mir meine Luft besser einteilen. Sitzt du in... Nee, war zu früh, ne? War richtig? Gib mir mal den Einsatz, denn irgendwie mit dem Handsymbol oder so. Nein, das ist noch nicht korrekt. Aber da war ein kleiner... Und musikalisch soll man nicht verschweigen, dass wir... Die besseren Resultate zeigen, okay. Und musikalisch soll man nicht verschweigen, dass wir die besseren Resultate, okay. Und musikalisch soll man nicht verschweigen, dass wir... Schon wieder dieser Scheiß, ich hasse es. So blöd ohne Text, ne? Ich wollte gerade sagen, lass er jetzt. Beherrschen jede Disziplin, sind wunderschön, scheiße und haha. Rhythmus, weil ich das nicht kann. Fängst du von vorne an? Wir beherrschen jede Disziplin, sind wunderschön. Mann, verkackst du es jedes Mal? Was? Du bist so schlecht. Wir beherrschen jede Disziplin, sind wunderschön und mehr als maskulin. Da kommt denn der nächste? Das nächste Problem. Es gibt kein Ende. Im Gegensatz zu all den anderen... Nein. Machen wir einfach... Im Gegensatz zu all den anderen Bands. Das ist wieder diese Stimme, weißt du, wenn die dann so schwankt, so zittert, sag ich mal. Oh, das war jetzt... Ach, Quatsch. Dort! Nein. Das war ganz gut, das war gut. Das hatte ich ja die ganze Zeit gar nicht durch. Dort! Der Umzugslaster der Firma Schwunz! Aufgrund des heftigsten Aufpralls aller Aufprälle. Aufgrund des heftigsten aller Aufprälle. Nochmal, ich nehme einfach nur Aufprall. Aufgrund des heftigen. Da, Mist. Dass ich quasi. Ach. Das war zu spät, ne? Dass ich quasi schon meinen Verstand verlor. Dass ich quasi schon meinen Verstand... Alle anfangen? Wir redeten nicht, doch wir verstanden uns gut. Das ist das Versmaß. Ne? Wir redeten nicht, doch wir verstanden uns gut. Man kann auch alles versauen, wenn man sprechen tut. Doch ich glaube, ich muss erst kacken. Das versteht man nicht. Ja, das glaube ich auch. Gut, ist schon los. Scheiße. Du kannst es, glaube ich, nochmal ausmachen. Scheiße. Ich fahre ihn runter, ja? Danke. Was ist falsch und was war? Mein Hirn kommt nicht mehr klar. Wenn mir dir zwischendurch bewusst wird, wenn dir zwischendurch... Verstopfung! Verstopfung! Ah! Verstopfung! Verstopfung! Oh! Oh! Das ist schon toll, ne? Also... Das knallt schon rein, ne? Die Zeit vergeht. Erst warst du Kind und jetzt ein. Und ich hab die Textzeile schon. Völlig. Du hast es doch vorhin so laut gestellt. Verstopfung! Verstopfung!